Hitler stellt mich an. Erwarten Sie am 26. Februar 32 in Berlin, Kaiserhof, Adjutantur, Privatkanzlei, lautete der Inhalt eines Telegramms, das mich in den frühen Vormittagsstunden des 25. Februar 32 in Essen in meinem Büro der Gauleitung Essen erreichte. Mein damaliger Chef, Gauleiter Terbofen, war seit 48 Stunden in Berlin zu einer Reichstagssitzung. Sollte er das Telegramm an mich veranlasst haben, ich wusste von nichts und machte mir noch keine Vorstellungen, welche Bedeutung diese Depesche für mein späteres Leben bekommen sollte. Ich war ein junger Mensch, dem das ganze Leben noch offen stand. Es ist erklärlich, dass ich vom Augenblick der Lektüre dieses Telegramms an keine ruhige Minute mehr hatte. Die lange Fahrt auf der harten Bank eines D-Zugabteils dritter Klasse schien für mich niemals ein Ende zu finden. Meine Gedanken arbeiteten fieberhaft. Ich war mir keines unrechten Tuns bewusst, also konnte diese Depesche nur eine günstige Wendung meines bisherigen Lebens bedeuten. Endlich fuhr der Zug in den Bahnhof Friedrichstraße in Berlin ein. Ich hastete durch das Gewühl der Großstadt zum Wilhelmplatz. Minutenlang habe ich damals vor dem Hotel Kaiserhof gestanden und den modernen, vornehmen Bau bewundert. Dann gab ich mir einen inneren Ruck und betrat durch die Drehtür das Vestibül. Damen und Herren, die anscheinend den vornehmsten Kreisen angehörten, begegneten mir. Ich wandte mich an einen der vielen herumstehenden Pagen. Dieser schien unterrichtet zu sein. Ohne mich weiter zu fragen, führte er mich durch die langen Gänge und über dicke, weiche Teppiche zu dem Zimmer des Herrn Brückner. Der Adjutant Adolf Hitlers begrüßte mich kurz und forderte mich auf, in der Hotelhalle zu warten. Zu meinem Erstaunen fand ich dort noch etwa 30 Männer. Ein kurzes Gespräch ergab, dass sie aus allen Landschaften Deutschlands ebenfalls telegrafisch in das Hotel Kaiserhof bestellt waren. Jeder von uns merkte die Unruhe der anderen. Wir wussten sehr schnell, dass wir alle bisher eine ähnliche Tätigkeit ausgeübt, nämlich bekannte Persönlichkeiten der Parteiführung gefahren hatten. So waren wir also gewissermaßen in unserem Beruf Prominente. Es musste sich schon um eine sehr außergewöhnliche, wichtige Aufgabe handeln, wenn wir alle hierher gerufen wurden. Jeder von uns machte sich darüber Gedanken. Jeder hoffte, dass ihn das Los des großen, noch unbekannten Auftrages treffen würde. Endlich wurden wir erlöst. Die Herren werden auf Zimmer 135 erwartet. Wir folgten wiederum einen Pagen und betraten den Wohn- und Arbeitsraum Adolf Hitlers in Berlin. Ohne eine besondere Anweisung stellten wir uns der Größe nach im Halbkreis auf. Ich als der Kleinste bildete den linken Flügel. Beim Anblick meiner so viel größeren, gut gewachsenen Berufskollegen geriet meine Hoffnung stark ins Wanken. Der Reihe nach wurden wir von Brückner aufgerufen und dann von Hitler befragt und auf unsere Fachkenntnisse hingeprüft. Endlich war ich an der Reihe. Erich Kempker, Vater Ruhrbergmann in Oberhausen, 21 Jahre alt, bisher Fahrer des Gauleiters Terbofen. Das sind meine ersten Antworten auf Fragen Adolf Hitlers. Dann geht es schlagartig weiter. Was für ein Wagentyp haben Sie bisher gefahren? Kennen Sie einen 8 Liter Mercedes Kompressormotor? Wie viel PS hat dieser Wagen? Wo haben Sie das Fahren gelernt? Wie verhalten Sie sich bei einer unübersichtlichen Zickzackkurve, wenn der Geschwindigkeitsmesser 80 Stundenkilometer zeigt und ein Fahrzeug entgegenkommt? Die Fragen kamen so schnell, dass ich blitzartig reagieren musste. Das war nicht ganz leicht, denn gerade von diesem Manne hatte ich derartige technische Kenntnisse nicht erwartet. Ich war selbst erstaunt, als ich merkte, dass ich die Prüfung anscheinend gut bestand. Dabei war ich wie berauscht. Allein die Vorstellung, mit einem solchen Manne, den bereits damals ganz Deutschland als einen der markantesten Persönlichkeiten des politischen Lebens betrachtete, durch das ganze große Vaterland fahren zu dürfen, begeisterte mich. Als ich die letzte Frage anscheinend auch zu seiner Zufriedenheit beantwortet hatte, gab er mir kurz die Hand. Wir waren nun alle geprüft und auf das Höchste gespannt, was nun kommen würde. Aber es war für uns alle nur eine Enttäuschung. Hitler hielt eine kleine Ansprache an uns. In seiner temperamentvollen Art bedeutete er uns, wie verantwortungsvoll das Amt des Mannes am Steuer sei. Es sei ihm eine Freude gewesen, einmal eine größere Zahl solcher verantwortungsbewusster Männer vor sich zu haben. Dann verließ er uns mit einem kurzen Gruß, ohne gesagt zu haben, weswegen wir hierher gerufen worden waren. Sein Adjutant Brückner erklärte uns dann, es würde neben Herr Schreck ein zweiter Fahrer für den persönlichen Dienst bei Adolf Hitler benötigt. Der Mann, auf den die Entscheidung fiele, würde rechtzeitig erfahren. Jeder von uns erhielt 15 Mark Zehrgeld. Wir waren entlassen. Wieder begannen Stunden der Ungewissheit. Ziellos wanderte ich bis zur Abfahrt meines Zuges durch die Großstadt Berlin. Die Begegnung mit Adolf Hitler hatte mich stark beeindruckt. Nun, da ich gehört hatte, um was es ging, waren meine Hoffnungen noch größer und meine Zweifel noch bedrückender geworden. So war ich glücklich, als mich die Räder des D-Zuges endlich wieder gen Essen trugen. Wenige Stunden nach meiner Ankunft hielt ich ein zweites Telegramm in den Händen. Am 1. März 32 haben sie sich bei Rudolf Hess in München, Braunes Haus, zu melden. Jetzt wusste ich, dass meine Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen würden. Ich war auserwählt, den Mann, von dem damals ganz Deutschland sprach, Adolf Hitler, fahren und begleiten zu dürfen.